وفي هذه الزيادة زيادة أعمالكم مسألة عظيمة، ألا أن الأعمال والقلوب مرتبطة، فصلاح الأعمال قد يدل على صلاح القلب، ولا يصلح العمل إلا بصلاح القلب، لقوله صلوات الله وسلامه عليه إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاح القلب وصلاح الأعمال، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإن لم يصلح القلب لم تصلح الأعمال. فذلك لا يمكن أبدا أن نقول إن الله ينظر فقط إلى القلوب أي إلى النوايا، وإنما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب إلى النوايا وإلى الأعمال. وفي هذا أحاديث كثيرة مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فإذا لم تسووا الصفوف ستختلف القلوب، وهذا تأثير الظاهر على الباطن، وبين الباطن والظاهر علاقة حميمة وثيقة. لذلك ننتبه بارك الله فيكم، هناك من يستدل بهذا الحديث ليقول لك نيتي خير ونيتي صافية وقلبي طيب، فلذلك ما يهم ماذا أعمل، فقد تجد والعياذ بالله يزني ويسرق، أو العياذ بالله يترك الصلاة ويفعل من الأمور المشينة الكثير بحجة أن الله ينظر فقط إلى القلوب. وهذه مسألة خطيرة انتبه لها بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا على النوايا، على ما في القلوب من النوايا ومن الأعمال من أعمال القلب، وكذلك على الأعمال وأعمال الجوارح من الإيمان كما نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإماطة الأذى هذه من الأعمال الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فهذا هو الجمال الظاهر يعني الذي يظهر على الإنسان وليس فقط مسألة القلب. بارك الله فيكم. في كومنتم حديث نما أخت فون رياض الصالحين فون الإمام النووي رحمه الله تعالى und in der Übersetzung von diesem Hadith, das ist hier in dem Riyad Salihin von Bavaria von SKD, natürlich die Übersetzung ist nicht schön und ich denke wir nehmen überhaupt keine Übersetzung für dieses Hadith von AKD Übersetzung, weil das nicht passend ist in diesem Zusammenhang. Bei Bavaria ist das Nummer 7, aber bei uns ist das Nummer 8, inshallah. Das Hadith ist Nummer 8. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Huraira ist der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sein Name ist Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi Ridwanullahi alayhi. Er sagte, der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, sagte, inna Allaha لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Das heißt, übersetzt, Allah sieht nicht auf eure Körper und euer Ansehen, äußerliches Ansehen, sondern Allah sieht auf eure Herzen und eure Taten. Das Hadith ist auch bei Muslim. Was bedeutet hier, Allah sieht auf eure Herzen und Taten? Das heißt, Allah legt keinen Wert auf eure äußerliche Erscheinung, körpermäßig und ansehenmäßig, sondern Allah legt Wert, wird mit euch abrechnen auf eure Herzen innerlich und Taten, Handlungen. Das ist die Bedeutung dieses Hadithes. Weil in manchen Überlieferungen von, oder in manchen, sage ich jetzt, Exemplare von Riyad al-Salihin, von diesem Buch, nur in manchen steht, Allah sieht auf eure Herzen. Und da steht nicht, oder legt Wert auf eure Herzen. Und steht nicht eure Taten. Und das ist natürlich ein Fehler von den Leuten, die das geschrieben haben, das Buch. Die haben das damals sozusagen ausgefertigt mit der Hand. Und manche haben dieses Wort weggelassen. Manche haben dieses Wort weggelassen, Barakallahu fikum. Das wird eure Taten, eure Handlungen, Äußerlichkeit. Weil manche Leute heute, wenn du ihm sagst, im Islam ist eine Pflicht zum Beispiel, dass man das tut, zum Beispiel Bart, ist eine Pflicht eigentlich für die Männer. Wenn du ihm sagst, du musst Bart machen, der sagt dir, ach, Allah legt keinen Wert, Allah sieht nicht auf dein Äußeres, sondern Allah schaut nur, was in deinem Herzen ist. Oder Allah legt Wert darauf, was in deinem Herzen ist. Allah sieht auf, was in deinem Herzen ist. Und das ist ein großer Fehler. Warum? Weil, barakallahu fikum, die Äußerlichkeit eine Verbindung mit der Innerlichkeit eines Moslems hat. Und die sind beide zusammen. Der Beweis dafür ist klar. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Es gibt ein Fleischklumpen im Körper. Wenn das gut ist, dann wird auch der Körper gut. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du im Herzen gut bist, dann wirst du auch gute Taten äußerlich begehen. Und wenn dieses Fleischklumpen, das wird dein Herz, dein Innerliche, diese Gefühle, die drin sind, wenn dieses Fleischklumpen schlecht ist, dann wird der Körper schlecht sein. Das heißt, du wirst schlechte Taten begehen. Und das ist die Verbindung eigentlich mit der Äußerlichkeit und Innerlichkeit. Und eigentlich derjenige, der nach außen gut macht, der Beweis sein, dass man innerlich gut ist. Aber definitiv, wenn man innerlich, wenn das Herz gut ist, wird man Gutes tun. Weil wenn das Herz nicht gut ist, dann wird man auch nicht Gutes tun. Noch Beweis dafür, dass das hier, dieses Wort hier, wa a'malikum, eure Handlungen, eure Taten wichtig ist. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, passt auf hier. Macht eure Linien im Gebet gerade. wenn wir stehen im Gebet. Macht das gerade. Wenn ihr das nicht tut, dann werden eure Herzen verschieden sein. Das heißt, ihr werdet euch trennen, gegeneinander werden. Wenn ihr nicht gerade die Reihen nebeneinander stark macht, dann werdet ihr auch im Herzen, das wird es reflektieren auf eure Herzen und ihr werdet gegeneinander werden. Und der Prophet ﷺ sagt, dritter Beweis oder vierter, der Prophet ﷺ sagt, Allah ist schön und liebt die Schönheit, mag die Schönheit. Was bedeutet hier Schönheit? Das wird auch äußerlich. Das ist äußerlich, was du zeigst. Deshalb, barakallahu fikum, heute sehen wir manche Muslime, der macht zum Beispiel, der macht Haram, der macht das Verbotene, der tut Schlechtes. Wenn du ihm sagst, das ist falsch, was du machst, was sagt er sofort? Das ist falsch, was du machst. Der sagt sofort, Allah sieht in meinem Herzen und der legt Wert auf das, was in meinem Herzen ist. Äußerlichkeit ist egal. Subhanallah. Das heißt, diese Leute behaupten, wäre meine Nähe gut, dann ist egal, ob ich Gutes tue oder Schlechtes tue, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Aufpassen. In unserer Religion, es gibt eine starke Verbindung. Es gibt eine starke Verbindung zwischen dem Herzen, das wird deine Absicht, und deinen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Hujurat, Ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. O ihr Leute, wir haben euch aus einem Mann und einer Frau erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Dann sagt am Ende der Ayah, Subhana, der Angesehenste von euch ist der Allah-Fürchtigste, derjenige, der Allah fürchtet. Was bedeutet derjenige, der Allah fürchtet? Das bedeutet derjenige, der Gutes tut und das Schlechte verlässt. Das heißt, wenn du groß bist oder klein bist, wenn du schön bist, das wird dein Gesicht ist schön und sowas, dein Ansehen, deine Klamotten, schön oder nicht. Wenn du viel Geld hast oder wenig Geld hast, wenn du von einer guten Familie bist oder von normalen Familie bist, spielt keine Rolle. Hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala, außer dass du diese, wal'iyadu billah, für das Schlechte verwendest, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Beziehung zwischen uns und Allah ist, wenn wir Allah richtig anbeten und wenn wir Allah fürchten, dann werden wir näher zu Allah sein. Und wir werden angesehen bei Allah subhanahu wa ta'ala werden. Aber wenn wir das Schlechte tun, wenn man sagt zum Beispiel, meine Familie ist die beste Familie, meine Familie ist die beste Familie, ich bin reich, ich bin groß und mein Körper ist muskulös und ich bin schön und so weiter. Aber wenn man nicht Gutes tut, das Ganze spielt keine Rolle, hat keinen Wert. Der Prophet ﷺ sagte, man batta bihi amalo, lam yusri' bihi nasabu. Das wird, wenn du nicht Gutes tust, wenn du nicht Gutes tust, wird deine Abstammung, wird deine Familie dir nicht helfen können am letzten Tag. Deshalb, die Bedeutung dieses Hadithes ist klar. Allah wird mit uns abrechnen, für das Allah wird mit uns abrechnen, für das, was wir im Herzen haben und was wir tun. Unsere Absichten und unsere Taten. Man darf nicht stolz sein, zum Beispiel auf Vermögen oder Familie und sowas, sondern man sollte stolz sein auf die Religion. Und das ist sehr wichtig für uns Muslime. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khaira. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Al-A'malu bin-Niyyat. Wal-Qulubu 'alayha al-Madar. هناك من الناس ظاهر عمل هذا الإنسان صحيح وجيد، ولكن نيته وباطنه خراب. فالنية هي الأصل، النية الأصل، وسيحاسب الإنسان على ما في سريرته ماذا عمل. يعني يجب أن يكون العمل صحيحا، ويجب أن تكون نية سليمة، ويوم القيامة ستبلى السرائر. أما في هذه الدنيا وحصل ما في الصدور يوم القيامة، أما في هذه الدنيا فنحن علينا الظاهر. فقد تجد في الصلاة، قد تجد في الصلاة اثنين من الناس، هذا يصلي وهذا يصلي، أحدهما في أسفل سافلين والآخر في أعلى عليين، أما الأول فمنافق والثاني مؤمن، والاثنان يصليان نفس الشيء. ذاك بارك الله فيكم، النوايا عليها المدار، والأعمال لا بد أن تكون صحيحة حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. العلم يكون في القلب، ويكون هناك عمل للقلب، وتكون النية لله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله لا ينظر إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى العمل والنية. فذلك وجب على المسلم أن يصلح النية لله سبحانه وتعالى، ويطهر المسلم قلبه. بارك الله فيكم، دينية، دينية دي أبسيت است sozusagen ist der Kern für die Tat. Und die Handlungen, und die Handlungen, die man praktiziert, müssen auch gut sein. Und beide sind in unserer Religion verbunden. Beide sind in unserer Religion verbunden, indem wir erklären und sagen, deine Niyya, deine Absicht muss gut für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und deine Tat muss richtig sein, indem du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi وعلى آله وسلم folgst. Es gibt viele Leute, äußerlich tun sie Gutes, aber was haben sie innerlich? Schlimmes. Oder andere, die innerlich gut sind, aber weil die kein Wissen haben, tun sie Schlechtes. Beide sind falsch in diesem Zusammenhang. Aber derjenige, der richtig den Islam praktiziert, ist derjenige, derjenige, der Gutes im Herzen hat und der praktiziert auch Gutes. Deshalb kommt dieses Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah legt Wert auf eure Taten und Absichten, beides. Nicht nur Absicht und nicht nur Tat, beide. Aber für uns Menschen, in Dunya in diesem Leben, für uns ist wichtig das Äußerliche, was die Person macht von Taten, weil wir nicht wissen, was die Person im Herzen trägt. Du kannst niemals wissen, was eine Person von einer Absicht hat im Herzen, außer dass die Person dir sagt, ich habe das im Herzen, so und so und so. Aber du als Mensch, ich als Mensch, wir können das niemals wissen, was die Person hat. Deshalb für uns ist das Äußerliche maßgebend. Aber bei Allah ist das anders. Bei Allah, der Kern ist die Absicht, das Herz. Und natürlich, warum hast du dann getan? Das war, oder warum hast du das gehandelt? Das war aus einer Absicht, was du im Herzen gehabt hast. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Warum? Barakallahu fikum. Warum? Jazakumullah khairan und barakallahu fikum. Passt auf. Manchmal stehen zwei Leute zusammen, nebeneinander im Gebet. Zwei Leute stehen nebeneinander im Gebet. Und einer von ihnen, eine Person von den beiden Personen, ist in der schlimmsten Stufe der Hölle, wal'iyadu billah. Und die andere Person ist in der besten Stufe des Paradieses. Zwei Leute stehen nebeneinander und machen das Gleiche. Aber einer ist in der schlimmsten Stufe und einer ist in der höchsten Stufe, schlimmsten Stufe der Hölle, einer ist in der besten Stufe des Paradieses. Warum? Weil eine Person Heuchler ist. Heuchler, der heuchelt. Innerlich verleugnet er den Islam. Innerlich verleugnet er alles, was der Prophet gesagt hat. Aber der macht das nur äußerlich. Aber für uns, wenn wir die zwei Leute sehen, beide beten. Wir können nicht anders sagen. Die andere Person ist in Aliyin, in der besten Stufe des Paradieses, in Al-Firdaus. Des Gläubiger. Aber beide machen das Gleiche. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Im Leben, wir können nicht beurteilen, was die Leute von Absichten haben, weil das nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Aber am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala mit den Leuten abrechnen für ihre Absichten und ihre Taten. Weil die Absicht eine klare Verbindung hat zur Tat, was man hat. Und der Kern ist des Herzens. Deshalb sollte man oder muss man das Herz reinigen. Und da muss man dieses Herz reinhalten. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, wie ich schon gesagt habe. Weil viele Leute, wenn du ihm sagst, Achim, warum betest du nicht? Der sagt dir, mein Herz ist sauber, mein Herz ist rein. Wer hat es bestimmt, dass dein Herz rein und sauber ist? Du? Da kannst du das nicht. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige subhanahu wa ta'ala, der das entscheidet. Wie könnte man das Herz reinigen? كيف أطهر قلبي بارك الله فيك أولا لا بد من اليقين في القلب واليقين يأتي بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي معجزات الله سبحانه وتعالى النظر في الآيات والمخلوقات والمعجزات والنظر في الكتاب والسنة ف إذا تيقن العبد والمؤمن متيقن من أنه من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وكسانا وأوانا من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فكيف أطهر قلبي أطهره بأن أعلم إن الناس لا ينفعوني إن عصيت الله ولا ينقذوني من العقاب، لا ينفعوني إن عصيت الله ولا ينقذني من العقاب. علمت هذا، تيقنت هذا، وإن أطعت الله لم يجلب إلي الثواب. فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله. فإذا كان الأمر هذا، كيف لا يطهر العبد قلبه؟ وطهارة القلب تكون بالعلم النافع أولا، بالتوحيد، بالتوحيد الصحيح، بالعلم النافع وبالتوحيد الصحيح، وبالأتيان بالأعمال الباطنة والظاهرة التي تعين على طهارة القلب من صلاة وقيام وصيام وزكاة، هذه الأعمال الظاهرة، ومن تواضع وصدق ومحبة وعدم وجود الحسد وعدم وجود الغش للمؤمنين. فهذا هو، بارك الله فيكم، لذلك بارك الله فيكم، كان الشرك الذي يحبط العمل، وكان الشرك الذي يفسد القلوب. شوف، تطهر قلبك بالتوحيد والإيمان الصحيح، والذي يعكر القلب ويجعله والعياذ بالله ميتا هو الشرك، لأن بالشرك الإنسان يتقرب إلى المخلوق وليس إلى الله. أما بالإيمان وبالتوحيد أنت تتقرب إلى الله وليس إلى المخلوقين. فذلك على المؤمن أن يعالج قلبه وأن يغسل ويطهر القلب بالعمل الصالح وبالنية السليمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويجعلنا له مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متبعين. بارك الله فيكم. Wie kann man das Herz, wir haben gesagt, die Nia muss stimmen und die muss gut sein für Allah subhanahu wa ta'ala, und das Herz muss rein sein und die Taten müssen gut sein, wenn man ins Paradies kommen möchte. Und da braucht man dafür erstmal die Gewissheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, hat uns alles gegeben. Allah ist der einzige Schöpfer. Er hat uns alles gegeben. Und wir wissen das genau in unseren Herzen. Ja, da müssen wir das tun, was er gesagt hat. Wir müssen das folgen, was er befohlen hat. Wir müssen dieses Herz Allah subhanahu wa ta'ala geben und nicht den anderen. Wir müssen Allah danken, bevor wir den anderen danken, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns alles gegeben hat. Wir schauen um uns, wir schauen diese Geschöpfe, wir schauen dieses System, Gleichgewicht, was wir in diesem Leben haben. Das bewirkt unsere Herzen, indem wir sicherer und sicherer werden. Gewissheit, unsere Gewissheit wird stärker, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns, dass wir Yaqin haben. Das wird immer so, barakallahu fikum, mit Gewissheit. Die Gewissheit, die Tendenz steigt mehr und mehr. Und so haben wir auch eine Gewissheit. Sind unsere Herzen rein und sauber, dann werden wir auch bessere Taten begehen. Und wir werden versuchen, besser zu werden. Aber sind unsere Herzen nicht rein? Die sind sozusagen gemischt, vermischt, Reinheit, Unreinheit. Dann werden auch die Taten vermischt werden und gemischt werden. Dann werden wir nicht immer Gutes haben. Aber wie kann ich dann dann diese Reinheit des Herzens bekommen. Erstens, nur ich gebe paar Tipps, zwei, drei Tipps. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber nur zwei, drei Tipps dafür. Erstmal, Barakallahu fik, du weißt, wir haben gesagt, mit Gewissheit wissen wir, mit Gewissheit wissen wir. Allah hat uns erschaffen, Allah hat uns alles gegeben, Allah sieht uns, weiß, was wir tun, und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesem Leben, prüft uns in diesem Leben. Derjenige, der Gutes macht, kommt ins Paradies. Derjenige, der schlecht macht, geht in die Hölle. Das wissen wir definitiv, ohne Zweifel. Okay, dann wissen wir auch etwas. Wenn ich Schlechtes tue, oder wenn man Schlechtes tut, dann wird man die Strafe bekommen. Und die Leute können gar nichts für uns tun. Das bedeutet jetzt, wenn du Gutes tust oder Schlechtes tust, können die Leute dir helfen am letzten Tag? Oder kannst du ihnen am letzten Tag helfen? Du weißt und ich weiß und alle wissen, wir können das nicht. Weil wir vor Allah subhanahu wa ta'ala allein vorsprechen werden und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit uns abrechnen. Derjenige, der uns Lohn gibt und derjenige, der uns bestraft, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir diesen Punkt verstanden haben, dann warum sollen wir unsere Zeit verlieren wegen der anderen? Warum sollen wir dann etwas tun, was Allah verboten hat? Und das ist maßgebend hier, wenn das Herz rein ist. Was das Herz sauber hält und rein hält, ist das richtige Wissen. Das richtige Wissen. Und der richtige Glaube. Wenn du das richtige Wissen hast und den richtigen Glauben hast, dann wird dein Herz rein sein und das bewirkt dich, indem du Gutes tust und Schlechtes verlässt. Aber wenn dein Herz, wenn du kein richtiges Wissen hast und keinen richtigen Iman, dann hast du Schirk. Dann wird dein Herz, wal'iyadu billah, nicht rein sein. Wer hat uns alles gegeben? Allah. Wir müssen ihm danken. Und wir versuchen das zu tun, was er uns gesagt hat und befohlen hat. Die Leute, die sind nur ein Mittel. Aber dass man die Nähe der Leute sucht und vergisst man Allah und tut man Schirk, dann wird das Herz nicht rein sein. Deshalb die Reinheit des Herzens sind die zwei Hauptthemen. Denn das richtige Wissen, den richtigen Glauben, und gute Taten begehen, wie zum Beispiel beten, richtig beten, fasten, richtig fasten, pilgern, richtig pilgern und innerlich. Kein Neid, kein Hass, dass man den anderen das Gute wünscht, dass man die Muslime liebt vor Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter. So hat man das geschafft und so wird dieses Herz rein werden. Aber wenn man das nicht schafft, dann ist das sehr schwer. Sabarakallahu fikum, dieses Hadith ist klar in diesem Zusammenhang. Deine Nähe, dein Herz muss sauber sein, rein sein und deine Taten müssen richtig sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala mit uns abrechnet für diese zwei Hauptthemen. Aber ob du groß bist, klein bist und sowas, Allah wird mit uns nicht abrechnen. Allah wird dich nicht fragen, warum hast du zum Beispiel blaue Augen oder grüne Augen gehabt oder warum warst du 2 Meter groß oder 1,70 Meter groß. Allah wird dich nicht fragen danach. Aber Allah wird dich fragen, was hast du mit deinem Körper gemacht? Was hast du mit deinen Augen gesehen? Was hast du mit deinen Ohren gehört? Das wird er dich fragen. Aber für die Ohren und die Augen und Farbe und Groß, das wird er nicht fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das gute Wissen geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit geben, dass wir unsere Herzen waschen. Aber die Waschung des Herzens ist nicht mit Wasser, sondern mit dem Iman, mit dem richtigen Glauben und mit dem richtigen Tawhid. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem Weg von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. إذن بارك الله فيكم الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم انتبه مرة أخرى وأعمالكم فمدار الأعمال على القلوب والنيات والله سيسألنا يوم القيامة عن أعمالنا وعن قلوبنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين من المؤمنين حقا das heißt zu Ende barakallahu fikum diese Erklärung nochmal das Hadith Abu Huraira Abdul Rahman ibn Sakhr رضي الله عنه sagte Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sieht nicht auf eure Körper und euer Ansehen. Das heißt, Allah legt keinen Wert auf eure Körper und Ansehen. وَلَكِنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht auf eure Herzen und eure Taten. Allah legt Wert auf eure Herzen und eure Taten, Handlungen, die äußerlichen Handlungen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu ala ilmika safra wa tubalik. Gadan, inshaAllah, الدرس يكون الساعة السابعة بإذنه تعالى. Ab morgen, liebe Brüder und Schwestern, ab morgen, inshallah auch die im Internet sind und die mitmachen möchten, hier den Unterricht mitmachen möchten, ab morgen fangen wir, wir haben ab heute angefangen, ab morgen fangen wir mit dem Unterricht um 19 Uhr an, inshallah. Das wird nicht mehr 18.30 Uhr, sondern 19 Uhr. Und ich habe heute normalerweise nach unserem Plan war heute Koran gedacht. War heute Koran gedacht, aber wir haben seit ein paar Wochen kein Hadith gemacht, richtig. Deshalb haben wir heute etwas genommen. Somit haben wir 7 oder 8 Hadithe von Riyad Salihin genommen. Und ich hoffe und bitte Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah سبحانه وتعالى uns أجر und Lohn dafür gibt, was wir hier machen und tun. بارك الله فيكم. الذي عنده سؤال يتفضل. نعم. نعم نعم موجودة في مسلم طبعا في إحدى روايات مسلم غير موجودة ولكن انتبه هذا تصحيف يعني بعض الكتبة لما كان يكتبوا فأخطأوا في هذا الأمر ولكن هناك في طبعات في أصل الكتاب موجودة إلى أعمالكم بارك الله فيكم wenn die Brüder und Schwestern Fragen zum Thema bitte, zum Thema haben. Wenn die Brüder und Schwestern Fragen zum Thema haben, dann können sie mir direkt die Frage schicken, inshallah. Ich habe mein, die können mir das schicken im Internet. Wir haben noch 15 Minuten, da können wir weitermachen. Die Brüder hier in der Moschee, wenn ihr nach Hause wollt, bitte schön. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Diejenigen, was anderes. Ha? Diejenigen, was anderes. Was will er? Ja, eine. Ihr, dann nimmt Kekse mit und dann geht es. Wenn jemand Frage hat, dann schickt man mir die Frage privat erstmal zum Thema. مو كويس هيك 40 دقيقة إلا السماء كانوا يدعوا له الله يزوجك يا رب قعدوا قعدوا قعدوا وطوا صوتكم بدكم تروحوا روحوا بدكم تقعدوا قعدوا وطوا صوتكم داس إني زير شونة فخاجة داس إني زير شونة فخاجة. Und wir sind alle betroffen, denke ich. Wir sind alle betroffen. Wenn gute Taten keine Auswirkung auf das Herz haben, was soll man dann tun? Das ist eine sehr schöne Frage. Möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, der diese Frage gestellt hat, segnen. Für diese schöne Frage eigentlich. Ich tue Gutes, aber das bewirkt mich nicht. Was soll ich tun? يعني يعمل من الأعمال الصالحة وما ما يشعر ما تؤثر فيه. Dies بارك الله فيكم ist إن شاء الله. Das ist ein Zeichen des Glaubens, dass man denkt, trotz dass ich Gutes tue, ich fühle mich nicht richtig stark im Glauben. Das ist ein gutes Zeichen. Deshalb, als die Sahaba zum Propheten gekommen sind und sie haben ihm gesagt, O Prophet, wir haben bestimmte Gedanken, wir haben bestimmte Gefühle im Herzen und wir schämen uns, das zu sagen. Wir können das nicht sagen, weil das so groß ist. Der Prophet sagte, habt ihr dieses Gefühl wirklich im Herzen? Wir haben gesagt, ja. Der hat gesagt, das ist das eindeutige Glaube. Das ist Sarihul Iman. Und schön ist von Ibn Abbas, schön ist von Ibn Abbas, ja? Die Juden kamen zu Ibn Abbas, zu einem Gefährten von unserem Propheten, der war Gelehrter. Die haben ihm gesagt, wenn wir beten, kommt der Shaitan zu uns nicht. Während des Gebetes haben wir keinen Shaitan, keinen Teufel, der flüstert uns nicht ein. Aber ihr Muslime behauptet, wenn ihr betet, dann kommt der Shaitan zu euch. Die meinten, die Juden, die wollten damit sagen, wir sind besser. Wir haben sozusagen starken Glauben, ihr habt nicht. Der Shaitan kommt zu euch, aber der kommt zu uns nicht. Ibn Abbas sagte ihnen, und was macht der Teufel mit kaputten Herzen? Das bedeutet, ihr seid kaputt. Was macht der Teufel mit eurem? Das wird, wenn du ein Haus hast und das Haus ist sowieso zerstört. Was macht der Teufel mit zerstörtem Herzen, mit einem Herzen, der schon gestorben ist? Der Shaitan, der Teufel kommt zu einem Herzen, der noch am Leben ist. Der will ihn zerstören. Deshalb, wenn man gute Taten begeht und da hat man dieses Gefühl nicht, dass man stärker geworden ist, das kann erstens ein Zeichen des Glaubens sein. Aber die Frage ist, macht man das Gebet? Da sagt man ja. Fastet man? Ja. Versucht man gute Taten zu begehen, die besser sind? Sagt man ja. Schaffst du das? Ja. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass mein Glaube stärker geworden ist. Das ist gut, damit du weitermachst. Aber wenn du gute Taten begehst und dann machst du Schlechtes danach, dann ist das gefährlich. Das heißt, entweder machst du eine Sünde, die so heftig ist? Oder praktizierst du das, was du machst, nicht richtig? Du hast kein Wissen. Und du denkst, du machst Gutes, aber du machst nicht Gutes. Entweder Schirk, Bid'a, große Sünde, tust du. Und deshalb hast du dieses Gefühl nicht, dass dein Iman stärker geworden ist. Aber wenn du Gutes tust, und dann tust du noch Gutes und Gutes und Gutes, aber da hast du das Gefühl nicht, dass dein Iman stärker geworden ist, dann ist das ein Zeichen, dass dein Glaube gut ist. Weil du dir Vorwürfe machst, weil du dir Vorwürfe machst. Ich bin noch nicht so weit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns besseres Verständnis geben. Yani bil Arabi. Auf Arabisch, die Brüder verlangen auf Arabisch. يعني يقول لما أنا أعمل أقوم ببعض الأعمال ولا أشعر أنه إيماني يزيد ولا تؤثر على قلبي. طب لماذا؟ شوف يا أخي، الذي يقوم بالأعمال الصالحة ويزيد في الأعمال الصالحة ويظن في نفسه أنه يعني أنه ما تأثر قلبه بذلك، فهذا صريح الإيمان، لأنه هذا إنسان يفعل ولكن يشعر بأنه عفوا، لأنه هذا يشعر، يعني أنت تعمل خير وتشعر ولكن بنفسك تقول إيماني ضعيف وما طهر قلبي، فهذا صريح الإيمان. جاء بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد في قلوبنا أشياء يا رسول الله ما نستطيع نقولها، ما نستطيع نقولها. قال تجدون ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وقصة جميلة، اليهود أتوا لابن عباس رضوان الله عليه. عليكم السلام ورحمة الله. اليهود أتوا لابن عباس رضوان الله عليه فقالوا لابن عباس، قالوا تزعمون، يعني أنتم أهل الإسلام، أنكم توسوسون في الصلاة، يعني يأتيكم الشيطان يوسوس لكم، أما نحن فلا نوسوس في الصلاة، أما نحن فلا نوسوس في الصلاة، ما نوسوس. فقال لهم ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بقلوب خريبة؟ أنتوا أصلا قلوبكم خربانة، ليش الشيطان يوسوس لكم؟ أما الشيطان سيذهب لقلوب لسه حية. هناك يا أخي انتبه، إذا كان الإنسان عنده هذا الشعور ويقوم بالمعاصي غير لما الإنسان عنده هذا الشعور ويقوم بالأعمال الصالحة. إنسان يتصدق، يصلي، يحاول، يدعو الله، يقوم الليل، فهذا إن شعر أنه ما يؤثر به هذا الأمر، إنما هذه إن شاء الله بشرى له، بشرى خير، لأنه يريد يزيد من الأعمال. أما إنسان يفعل شوي ويعمل معاصي ولا يشعر بحلاوة الإيمان هذا أو بتأثير العمل الصالح، فهذا واضح، والله تعالى على وعلم. نعم. ثم تيمة، بارك الله فيكم. ثم تيمة أصملت ثم تيمة. طيب، ich denke, es gibt keine Fragen zum Thema. طيب، كما ذكرنا، اسمعوا السؤال الحلو. Was soll ich machen, wenn ich zum Beispiel auf der Straße spazieren gehe oder im Einkaufszentrum bin? Woher, klar, wir nehmen eine andere Frage. Woher erkenne ich, dass ich ein Iman habe? Wie kann man erkennen, dass man Glaube, starken Glauben hat? Durch deine Taten, durch dein Verhalten, durch dein Benehmen, durch das, was du machst. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt die Leute sagen, komm, es gibt Musik und wir sitzen und es gibt Alkohol und komm, wir tanzen mit Frauen zusammen. Machst du das? Sagst, A'udhu Billah, ich will das nicht tun. Das heißt, du hast Iman. Die Gebetszeit ist eingetroffen. Man sagt, komm, wir beten. Ach nein. Und du verlässt das Gebet. Das heißt, dein Iman ist schwach. Das heißt, wenn du gute Taten hast, dann wird dein Iman immer stärker. Dein Glaube, deine Religion wird immer stärker. Aber wenn du nicht gute Taten bringst, dann wird das immer schwächer und schwächer. Ja, ich habe das Gefühl, dass mein Iman nicht steigt. oder steigert. Ja, du sollst suchen, wo der Fehler ist. Ist der Fehler in Wissen? Du hast falsches Wissen? Oder falsche Praktizierung? Oder du machst große Sünden oder etwas Schlechtes. Deshalb brauchst du hier jemanden. Du sagst ihm, ja, du fragst jemanden, ein Scheich, ein Lehrer, der Wissen hat. Und nicht jeder, der heute über Islam spricht, dann ist er automatisch Lehrer. Und automatisch wissender Muslim. Passt auf. Das haben wir haben hier eine große Lücke. Man denkt ja, jeder, der nur Muslim ist, dann ist er so. Nein. Ja, barakallahu fik. Taib. Was soll ich machen, wenn ich zum Beispiel auf der Straße spazieren gehe oder im Einkaufszentrum bin und einer sagt, guckt ein Taliban oder Extremist. Soll ich das gar nicht beachten und einfach weitergehen oder was soll ich tun? Ja, wenn du hier ein paar Wörter Aufklärung machen kannst, dann tu es. Wenn du aufklären kannst, dann tue es. Wenn du das nicht machen kannst, dann geh weiter und lass die Leute reden, wie sie wollen. Das ist natürlich durch die Medien, liebe Brüder und Schwestern, das ist durch die Medien und das ist durch diese Politik hier in diesem Land. Man, natürlich nicht bei allen, aber leider bei meisten. Die wollen uns so gefährlich zeigen, Extremisten und sowas, damit die Leute zum Islam nicht kommen und damit die Leute Abschreckung vor dem Islam haben. Aber wenn man den Islam richtig lernt, dann werden Millionen in diesem Land den Islam annehmen. Definitiv. Definitiv. Weil wir vom Islam reden. Wir reden nicht von Muslimen. Und ich sage auch etwas. Wenn man die Muslime kennenlernt und mit Muslimen ist, dann ist das sehr gefährlich. Wir hatten manche Leute, die gute Muslim geworden sind. Die waren hier aus Deutschland. Und die haben den Islam angenommen. Dann haben sie ein paar Leute kennengelernt. Sie haben den Islam verlassen. Warum? Weil sie ihnen gesagt haben, Alkohol ist kein Problem. Dass du in die Disco gehst, ist kein Problem. Du feierst, ist kein Problem. Und kein Problem. Am Ende haben sie die Religion verlassen. Deshalb reden wir vom Islam. Und wir reden nicht von Muslimen. Und wir trennen. Wir trennen auch zwischen Deutschland und Deutschen. Deutschem Gesetz und deutsche Leute. Amerikanischem Gesetz und Amerikaner. Und so weiter. Barakallahu fikum. Deshalb Barakallahu fikum und Jazakum Allah khairan. Wenn du auf der Straße bist und die Leute sagen dir so wirst, wenn du Geduld zeigst, das ist am besten. Und wenn du aufklären kannst, dann ist das gut. Wenn nicht, dann lass die Leute. Einfach. Ah, das ist ganz normal heute. Ich meine, du hast ein Bart, die Muslime denken von dir so. Achi wallah al-azim, die Muslime, manche Muslime denken von dir so. Wenn die sehen, du hast dein Gewand und du hast einen langen Bart, dann denken die, sagen, ja, was ist, bist du, warum bist du so streng? Wenn die Frau ihre Tuch hat oder wenn die Frau ihren Hijab hat, Kopftuch haben wir nicht im Islam. Wir haben im Islam Hijab, Bedeckung der Frau von oben bis unten. Das haben wir im Islam. Alhamdulillah, wir sagen das überall. Wir sind keine Heuchler, wie manche Leute, die heucheln, nur al-Iyadu billah, indem sie den Nicht-Muslimen sagen, nein, das ist nicht wichtig und das ist nicht wichtig. Doch! Alles im Islam ist wichtig. Alles im Islam ist wichtig. Aber es gibt im Islam wichtigere Sachen. Wichtigere und am wichtigsten. Aber alles ist wichtig. Und das ist sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu verstehen. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn man Bart trägt, das ist Iman, weil das eine gute Tat ist. Wenn die Frau sich bedeckt, das ist Iman, weil das gute Tat ist. Und das gehört zu unserer Religion. Und wir machen diese Religion für Allah, nicht wegen der Leute. Weil wir wissen, wir haben gerade im Hadith erklärt, wir wissen, Allah wird mit uns abrechnen. Und Allah bringt ins Paradies oder in die Hölle, nicht die Leute. Haben Sie nicht gesagt, damals der Prophet wäre Magier? Haben Sie nicht gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wäre Dichter, wäre einer, der von den Christen, von Juden den Islam übernommen hat? Haben Sie das gesagt oder nicht? Die Leute in Mekka, die haben das gesagt. Haben die Juden Propheten getötet? Ja. Wollten sie Jesus, Al-Masih alayhi salam, töten? Ja. Schaut mal heute, die machen sich lustig über Isa alayhi salam im Fernsehen. Die machen sich lustig über Isa alayhi salam. Und sie machen sich lustig über Musa alayhi salam. Und sie machen sich lustig über, nicht alle natürlich, wir wissen nicht alle, aber manche. Deshalb, wenn die Leute auch dir das sagen, Terrorist oder ich weiß nicht, du musst nur etwas wissen. Bist du das? Wenn du so bist, dann sollst du dich ändern. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, du bist streng oder du bist fanatisch. Bist du fanatisch? Frag dich erstmal. Stell dir die Frage. Bist du fanatisch? Wenn du sagst, vielleicht, dann stell diese Frage jemandem, der Wissen hat. Sag ihm, ich sage so und so und so und so. Ist das richtig? Oder ich tue das und das und das. Ist das richtig? Der sagt dir, ja, nein. Dann weißt du genau, ob du Fehler machst oder nicht. Deshalb, es ist sehr wichtig hier in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deshalb, mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Das kennen wir in der Geschichte, wie die Leute waren. Was ist besser hier in Deutschland? Zu leben oder in islamischen Land zu leben, für deine Religion im islamischen Land und für deine Tasche in Deutschland. Euro, Deutschland. Euro, Deutschland. Religion, islamisches Land. Was ist dir wichtiger, Euro oder Religion? Die meisten Muslime, Euro. Möge Allah uns befestigen. Sonst, warum sind sie da? Warum sind wir da? Möge Allah uns bewahren. Was kann ich über Sheikh Rabi' sagen? Der ist ein Sheikh wie alle anderen Sheikh. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn Shifa geben. Der ist krank, der ist zuckerkrank. Und er hat auch andere Krankheiten. Und der ist ein alter Mann geworden. Aber der ist wie alle anderen Shiuch. Der hat seine Fehler und der hat das Gute. Wenn er mit Koran und Sunna übereinstimmt, dann nimmst du. Wenn nicht, dann nimmst du nicht. Wenn er etwas sagt und der ist in Übereinstimmung mit Koran und Sunna, nimm das. Wenn nicht, dann nimm das nicht. Aber du darfst ihn nicht als sozusagen als jetzt als Symbol oder als eine Person. Wenn er etwas sagt, dann muss das richtig sein. Das gibt sowas nicht. Wie manche dumme Leute, die den Ruf von dem Scheich sozusagen ruiniert haben, indem sie behauptet haben, der wäre ma'asum in Aqidah und Minhaj. Das wird, der wäre fehlerfrei. Und wenn sie etwas fragen, dann sagen sie, sagt der Scheich? Ja, aber der Scheich macht auch Fehler. Deshalb sollte man aufpassen. Und nicht, dass man auch seine Fehler dann verteidigt, sondern sagt man, ja. Zum Beispiel, hat Al-Albani Fehler gemacht? Ja. Hat Ibn Baz Fehler gemacht? Ja. Hat Ibn Taymiyyah Fehler gemacht? Ja. Hat Imam Ahmed Fehler gemacht? Ja. Ali ibn Abi Talib, Umar ibn al-Khattab, die Sahaba haben Fehler gemacht. Manche von ihnen. Dann, was sagen wir zu einem Sheikh? Aber leider das Problem ist, dass man einen Sheikh genommen hat von einer Gruppe und da hat man diesen Sheikh als Trennung zwischen zwei Gruppen gemacht. Wenn der Sheikh sagt ja, dann ja. Nein, nein. Aber da suchen sie nicht mehr nach dem Beweis. Aber ich sage, das ist wie ein Sheikh wie alle anderen Shiuch, die nach der Sunna sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Shifa geben. Und wenn er Fehler gemacht hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Und wenn er Gutes gesagt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich belohnen. An welchen Tag wurde der Koran herabgesandt? War das an Laylatul Qadr? Manche in TV sagen 18. Ramadan. Ach, barakallahu fik, lass mal TV und nimm deine Religion nicht von TV. Wenn du deine Religion von TV nimmst, dann wirst du auch TV. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. TV, TV, TV, TV, TV, TV. Pass auf von TV. Unsere Schwester Tifi. Ja, Jazakallah khairan, barakallah fik. In TV bringt man vieles, was nicht stimmt. Allah sagt im Koran, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah ihfadak. Allah sagt das im Koran, klipp und klar. Wir haben den Koran in dieser Nacht herabgesandt. Das bedeutet von al-Lawh al-Mahfuz zu Beit al-Izza heißt das. Beit al-Izza. Das ist ein Haus, das heißt Haus des Stolzes. Haus von Stolz. Und dann kam der Koran in 23 Jahren stückweise auf den Prophet Muhammad s.a.w. Natürlich, ich kann hier nicht das Ganze erklären, weil wir keine Zeit haben. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Kann man manche Menschen als Tawud bezeichnen? Ja. Man kann bestimmte Leute als Tawud bezeichnen, aber die müssen natürlich die Bedeutung hier, die müssen die Bedeutung des Tawudes haben und die sollen damit einverstanden sein. Verstehst du? Man ubida min ghayri Allahi wa huwa rabin bithalika. Wer angebetet wird außer Allah und ist damit einverstanden, wie Pharao zum Beispiel. Und ist damit einverstanden, der sagt den Leuten, ich bin euer Gott. Natürlich ist er Tawud. Die Götzen sind Tawarit. Ibn al-Qayyim sagte, At-Tawud huwa ma tajawaza bihi al-Abdu haddahu min matbu'in au muta'in au ma'bud. Au ma'budin au matbu'in au muta'. Das bedeutet alles, was der Mensch die Grenzen überschritten hat in ihm. Und der ist damit einverstanden, wenn du ihm folgst, wenn du ihn anbetest oder folgen anbeten, au muta' gehorsam leisten. Das sind die drei. Da kann man das sagen. Ibn al-Qayyim zum Beispiel hat bestimmte Leute, hat al-Jahmiya und al-Mu'tazila als Tagut bezeichnet. Und er hat al-Ra'i als Tagut bezeichnet. Al-Majaz als Tagut, das wird Metapher. Metaphorische Erklärung für die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Hat er auch als Tagut bezeichnet. Deshalb sollte man aufpassen, aber dass manche Kinder heutzutage in Deutschland kommen und die sagen, ja, dieser König ist Tagut und wenn du nicht sagst, der wäre Tagut, dann bist du selber kein Muslim. Das ist TK 2008 M16. M16, tick, tick, tick. TK, Takfir, 2008, neu. Möge Allah uns bewahren, neu Khawarij. Soll man erst den Iman lernen und dann den Koran, weil man den Koran ohne Iman nicht verstehen kann? Und kannst du mir über Iman erzählen? Man soll Iman bekommen so aus dem Koran, Allah ihdik. Du musst den Islam lernen, das richtige Wissen haben, praktizieren, dann wird dein Iman stärker. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Gibt es Dua? Déjà vu. Ja, déjà vu. Gibt es déjà vu im Islam? Oh, es kann sein. Ja, es kann déjà vu geben. Déjà vu, yani, انت بتشوف شغله وبتشوفها مرة تانية. Es kann sein. Das passiert doch mit manchen Leuten, aber das hat nichts zu sagen. Habibi, déjà vu, هو يعني. يعني شوف مرة ثاني مرة يشوف لا يعني مثلا هلا انت تكون هون وكأنك بتشوف مكان تاني او بتشوف واحد وكأنك شفته يعني مثلا احنا في زيتسن هنا في دويتشلاند jetzt ich gucke so ich sehe als ob ich in Paris wäre يعني الكشف كشف يا حبيبي كشف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله اكبر عيني ها؟ Wie kann man beten, wenn man an Laufband arbeiten? Wie kann man, wenn man auf Toilette gehen muss Und man arbeitet am Laufband. Was tut man? Ja, ist kein Problem. Déjà-vu könnte man. Ich meine, das passiert man. Déjà-vu ist kein Problem, das hat nicht damit zu tun. Diese Seite ist nicht gut, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen. Diese Seite, die hier angegeben worden ist im Internet, die ist eine schlechte Seite, die macht Fitna. Die macht Fitna. Und die Leute, die diese Seite treiben, Barakallahu fikum, sind leider, man sollte nicht sagen, dass manche Muslime Lügner sind, aber leider, die sind so. Leider, die sind so. Die sind Lügner. Und diese Leute sind Nationalisten auch noch. Nationalisten. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das stimmt nicht, das ist keine Salafi-Seite, das ist keine Salafi-Seite, liebe Brüder und Schwestern, diese Seite, sondern das ist eine Fitna-Seite, ein unwissende Menschen, die sind zwei oder drei, die treiben so weit, die treiben sowas und die haben leider kein Wissen und keiner von uns kennt diese Leute, ob sie richtig sind und sowas und diese Leute haben auch Fehler in Aqidah. Diese Leute haben Fehler in Aqidah, liebe Brüder und Schwestern. Die haben Fehler in Aqidah und in Minhaj. Wallah, die sind keine. Wallah, die sind keine. Weil diese Leute Hizbi sind. Also die sind Partei. Wie Partei. Die sagen, wenn der Sheikh von ihnen das sagt, dann gilt das. Wenn der Sheikh was anderes sagt, dann gilt das nicht. Und wir haben das erlebt und die sind Lügner, wal'iyadu billah. Die sind Lügner, wal'iyadu billah. Die haben über mich gelogen, die haben über Abu Jamal gelogen, die haben über andere. Die sind so ein Adler Da'wa, ma Adler Da'wa, ihr Salam im Jemen. Ma fi ilm, ma fi shi, bis fitna, wal'iyadu billah. Galerie, Dalal Galerie. Dalal Galerie. Normal, barakallahu fikum. Diese Leute, die machen Fitna. Und ich warne jedem Bruder, jedem Bruder, und jede Schwester vor so einer Seite, liebe Brüder und Schwestern. Und wir haben früher nicht gesagt. Wir haben Brüder früher nicht gesagt. Aber leider diese Leute, wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben mein Bild genommen. Die haben mein Bild genommen. Und die haben das so, mein Kopf, die haben das so wie gequetscht. Und die haben gesagt, schaut mal vorher und nachher. Und dann sagen sie syrisch-marokkanische Dawa. Und diese Bezeichnung, syrisch-marokkanische Dawa, hat bestimmte Behörde übernommen und die haben über uns das geschrieben. Diese Leute, wal'iyadu billah, sind Fitna-Leute. Fitna-Leute, wal'iyadu billah. Syrisch-marokkanische Da'wa, sagen sie, über mich und Abu Jamal. Abu Jamal hat einen Fehler gemacht. Fehler, Fehler im Schreiben, im Buch. Beim Drucken der Bücher gibt es Fehler oder nicht? Beim Drucken der Bücher gibt es Fehler oder nicht? Man macht doch Fehler, wenn man Bücher druckt. Der hat einen Fehler, Druckfehler. Die haben ihm gesagt, wieso? Und du machst Schirk. Und dann schreiben sie, der schwarze November. Darf man der schwarze November sagen? Wallah, die sind nicht. Bei Allah, die sind nicht. Und die sind nicht unsere Brüder, diese Leute. Die sind fitne Leute. Und diese Leute, wenn sie gute Leute gewesen wären, dann hätten sie nicht gelogen. Warum bringen sie nicht, was Sheikh Ibn Uthaymeen gesagt hat? Und ich habe das hier im Raum gespielt. Ja? Warum bringen sie das nicht? Schwöre bei Allah nicht, derjenige, der lügt, ist er Mashallah? Tafadhal. Derjenige, der lügt, ist gut? Derjenige, der lügt, ist gut? Wieso bringen Sie nicht das, diese Diskussion oder dieses Gespräch zwischen mir und Ibn Uthaymeen nicht auf Ihrer Seite bezüglich Sheikh Adnan? Und wieso bis heute lügen Sie, sagen Sie, Ibn Uthaymeen redet schlecht über Sheikh Adnan? Das ist eine Lüge. Zweite Lüge. Wann habe ich gesagt, dass man nicht zu den Gelehrten gehen sollte, um zu lernen? Ja? Drittens. Warum lügen Sie über Abu Jamal und über andere Brüder? Viertens. Warum machen Sie Fitna? Deshalb habe ich euch gesagt. Wir reden über den Islam. Wir reden nicht über Muslime. Du musst zwischen Islam und zwischen Muslimen trennen. Weil solche Leute, die behaupten, sie wären die Guten, die einzig Guten, und die behaupten, dass ihr Scheich fehlerfrei wäre, fehlerfrei in Aqidah und in Minhaj, sagen, der wäre fehlerfrei in Aqidah und Minhaj, diese Leute ausgerechnet, die machen Fitna zwischen Muslimen, anstatt dass sie Balal Galerie machen, die sollten lieber den Leuten Tauhid beibringen. Anstatt dass sie Fitna zwischen den Brüdern und Schwestern hier in Deutschland verursachen, die sollten den Leuten erstmal zu dem Wissen rufen. Anstatt, die haben 32 Einträge. Denkt mal, ja? 32 Einträge. 28 davon sind gegen uns. Man macht eine Seite um 28. Wo ist das Wissen dabei? Und Lügen, wal'iyadu billah. Die haben kein Minhaj, dass sie das zeigen. Wer hat diese Leute bestätigt von Ulama? Sag mir, wer hat diese Leute bestätigt von Ulama? Wer hat diese Leute bestätigt von Ulama? Ulama bedeutet Gelehrten. Wer hat sie bestätigt? Nenn mir einen. Und wo ist die Bestätigung? Zweitens, wer hat von Ulama über mich schlecht gesprochen? Der hat das nicht gemacht, du lügst. Du lügst. Der hat das nicht gemacht. Du lügst, du bist ein Lügner. Du lügst. Der Sheikh Rabi hat das nicht gesagt. Und ich weiß, was er ihnen gesagt hat. Du lügst, das stimmt auch nicht. Wer hat diese Seite bestätigt von Ulama? Hol mal, wo steht das? Ja genau, wo steht das? Wo steht, dass Sheikh Al-Abbad und Sheikh Rabi gesagt haben, diese Seite ist gut? Wo? Hol mal, Beweis. Vor allen Leuten. Entweder bist du Lügner. Entweder oder. Hol mal, wo hat Sheikh Al-Abbad gesagt, die sind gut? Wo ist die Bestätigung von Gelehrten für diese Leute? Ich nenne diese Seite, was du gerade, diese Adler-Dawa und sowas. Wo? Ja? Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, ich empfehle meinen Brüdern und Schwestern, dass sie den Islam lernen, dass sie Tauhid lernen. Lerne dein Glaube. Lerne dein Islam. Lerne nicht, der macht und der macht und der sagt und der sagt. Das wird dir nicht bringen. Das wird dir nicht bringen am letzten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht nach Walid oder nach Sudqi oder nach denen fragen. Allah wird dich nach dir fragen. Was hast du getan? Was hast du gemacht? Ob du jetzt mich kennst oder nicht kennst, das spielt keine Rolle. Aber was du praktizierst und was du in deiner Religion machst, das ist am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Ja? Das ist am wichtigsten in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Deshalb, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Aufpassen. Aufpassen. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Diese Seite, die kommt aus Jemen. Die machen nur Fitna zwischen Muslimen. Und die sind Lügner. Wenn du von Lügner nimmst, dann bitteschön. Nationalisten, wenn du von Nationalisten deine Religion nehmen willst, bitteschön. Die Deutschsprachige. Wir sind die Deutschen, die Da'wah machen. Drittens, die lügen über die anderen und die verbreiten Lügen, trotz dass sie wissen, dass sie lügen. Wal'iyadu billah. Viertens, kein einziger Gelehrter hat diese Leute bestätigt. Fünftens, keiner kennt, wer diese Leute sind. Was haben sie vom Wissen? Ich habe einen von ihnen gehört, ja? Ich habe einen von ihnen gehört. Der kann noch nicht Alhamdulillah richtig sagen. Der kann noch nicht was richtig sagen, barakallahu fikum. Du lügst. Die sind kein Talib Ilm von Sheikh Muqbil. Du bist selber Lügner. Die sind nicht. Und ich kenne natürlich, wo sie waren. Ja? Einer von ihnen war vor ein paar Monaten auch im Gefängnis. Nicht wegen Allah und seinem Propheten. Nicht wegen Religion. Und das ganze Problem ist nicht wegen Religion. Das ganze Problem mit uns ist wegen Buch. Buch. Abu Jamal hat Husn al-Muslim übersetzt. Und Sheikh al-Qahtani, übrigens, Tamagotchis, ja, Tamagotchis. Bitte diene Allahs, tu mal das Gespräch zwischen mir und Ibn Uthaymin. Damit er das hört und dass er weiß, dass sie lügen. Dass diese Leute lügen. Wieso bringen sie das nicht? Wieso bringen sie über Sheikh Adnan nicht, was Sheikh al-Albani gesagt hat? Die wollen doch eine Person, jetzt, wenn du von einer Person redest, zum Beispiel Walid. Abdurrahman sagt, Walid ist schlecht. Salim sagt, Walid ist nicht gut. Sotki sagt, Salim ist gut. Taha sagt, Salim ist gut. Wenn das wir jetzt, Entschuldigung, Walid ist gut. Zwei sagen schlecht, zwei sagen gut. Was sollen wir machen? Wir prüfen, ob dieser Mann wirklich gut ist oder schlecht. Wenn man behauptet, Salim sagt schlecht, dann gehen wir zu Salim. Sagen wir, Salim, sagst du, dass Walid schlecht ist? Der sagt, nein. Walid ist gut. Wir gehen zu Ibrahim, zu Abdurrahman. Abdurrahman. Sagst du, dass Walid schlecht ist? Abdurrahman sagt, nein. Ich sage, Walid ist gut. Okay, Salim sagt gut und Abdurrahman sagt gut. Was ist jetzt die Verpflichtung, dass man sagt, nein, wir haben einen Fehler gemacht. Walid und Abdurrahman sagen, Walid ist gut. Aber diese Leute machen das nicht. Warum? Wisst ihr warum, Barakallahu fikum? Weil ihre Fitna nicht weiterkommen kann. Ihre Fitna. Ein Mann macht Qudbat Jumu'ah. Eine Freitagsrede, Leute. Freitagsrede. Einer in Köln. Aus Köln. In dieser Fitna-Moschee, das heißt Tauhid-Moschee. Tauhid, Wallahi Tauhid, wo ist Tauhid, wo ist Da'wah zu Tauhid? Das ist Da'wah zu Fitna. Der macht eine lange Khutba nur über die Fehler von Sheikh so und so. Von Sheikh und so. Sag mir nur ein Sheikh, den ihr in Ruhe gelassen habt. Sag mir nur ein Sheikh, den ihr in Ruhe gelassen habt. Nur ein. Sag mir ein. Nee, bring mir erstmal. Wo sind die Sheikhs, die gesagt haben, die sind gut? Deshalb, barakallahu fikum. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, aufpassen und steckt eure Nase nicht in solchen Themen wie dieser Tester oder sowas. Weil der nicht lernen wird. Ja? Der wird nicht lernen. Der wird nur über die anderen sprechen. Und ihr Sheikh selber, wer ist besser, Salih oder Rabi'? Salih oder Rabi'? Wer ist besser? Die waren doch vor zwei, drei Jahren, der sagt Salih, derjenige, der sagt über Sheikh Rabi' etwas, der ist der Schlimmste auf dieser Erde. Und der andere sagt, der ist der beste Gelehrte. Und jetzt einer sagt über den anderen, der ist Mubtada und der ist Mubtada. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Sag mir nur, was ihr von Da'wah gemacht habt hier in Deutschland. Sag mir, was ihr gemacht habt für die Muslime in Deutschland. Sag mir nur etwas. Sag mir, wir haben das gemacht. Ho, ho, ho, ho, ho. Das seid ihr, genau. Das seid ihr. Das ist mein Beweis. Das ist mein Beweis, liebe Brüder und liebe Schwestern. Schaut mal, Masjid al-Tawhid in Köln ist die einzige Salafi-Masjid in Deutschland. Und alle anderen? Nee, in Europa. Oder auf der ganzen Welt. Ja, weil einer von ihnen, der hat gesagt, es gibt in Riyadh nur einen Mann, der Salafi ist. Und alle anderen sind nicht. Absalam Burgess, rahimahullah. Alle anderen sind nicht. Nur er. Ja, Latif. Und du musst sagen, möge Allah dich recht leiten. Und jetzt schweigst du und schreibst du nicht mehr. In Frankreich, ich kenne die Leute, die dort in Frankreich sind. Bei Allah, es gibt dort einen Mann, der nicht unterscheiden kann zwischen Tomaten und Kartoffeln im Wissen. Im Wissen, man sagt im Arabischen, der kann nicht unterscheiden zwischen Tomaten und Kartoffeln, ja? Und dieser Mann ist jetzt sozusagen wie Gelehrter. Der weiß nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Der weiß nicht, aber nur, weil er zu ihrer Partei gehört, diese Seite, Internetseite, aus Jemen, liebe Brüder und Schwestern, die auf Deutsch ist, die ist eine Versuchungsseite. Die machen Probleme zwischen Muslimen. Und diese Leute sind jahil und wissend. Zweitens, ich sage das und fertig jetzt. Ich beantworte die anderen Fragen. Die sind unwissend. Die sind Lügner, wal'iyadu billah, keiner kennt sie. Drittens, keine Bestätigung von Gelehrten. Und viertens, die haben von mir gesprochen. Jetzt stelle ich eine Frage. Sag mir, welcher Gelehrter hat über mich schlecht gesprochen? Gib mal Namen. Welcher Gelehrter hat über Abu al-Hussein, über mich, hat gesagt, der ist schlecht. Diese Leute behaupten, sie folgen den Gelehrten. Wer von den Gelehrten hat über mich gesprochen? Es gibt keinen. Das bedeutet, sie machen sich als Gelehrten. Sind sie Gelehrte? Sind sie große wissende Muslime? Nein. Dann, wieso dann über mich? Ja, das hat sie. Neid. Syrisch-marokkanische Dawa. Ist unsere Dawa syrisch-marokkanisch? Unsere Dawa ist Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir warnen vor Nationalismus. Dann sagen sie syrisch-marokkanische Dawa. Der schwarze November. Darf man die Monate beschimpfen? Die ändern die Schöpfung Allahs, indem sie mein Bild so gedrückt haben und so weiter. Die sind Lügner. Und das geht alles um Geld, wal'iyadu billah. Das ging alles um ein Buch, weil Abu Jamal ein Buch gemacht hat und von ihnen wurde nicht bestätigt, von ihm wurde genommen. Ja? Ja, Alhamdulillah. Ich habe jetzt recht auf dieser Seite. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Deshalb, schau mal, bevor diese Leute wissen, was Salafiyya bedeutet, habe ich das unterrichtet. Und bevor die von Sheikh Rabi gehört haben, der hat mich angerufen in Deutschland und der hat mit mir stundenlang gesprochen am Telefon, damit du das weißt. Und ich habe ihn getroffen und er hat mich getroffen und ich war bei ihm. Und ich saß bei ihm im Wagen und bei ihm zu Hause und ich weiß, was er sagt und ich weiß, was die anderen sagen. Auch mit den anderen. Aber manche Leute suchen nur die Fitna. Fürchtet Allah, endlich. Wir haben, schaut mal, dieser Angriff gegen den Islam. Gegen die Sunna, gegen die Brüder und Schwestern. Wir wollen endlich unsere Religion lernen. Ein Bruder, seit 5 Jahren macht er diese Fitna. Der hat das Gebet verlassen. Das Gebet hat er verlassen. Der macht Zina und er geht in die Disco durch diese Fitna. Lasst mal, endlich. Lasst uns, wir wollen den Leuten La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beibringen. Soll ich dir das erklären, wie ich das erkläre? Sag mir, deine Erklärung ist falsch. Hol mir meine Fehler. Habe ich einmal gesagt, nein? Sag mir meine Fehler. Sag mir, wo ich Fehler gemacht habe. Bei Allah, Wallah, ich schwöre, bei Allah. Wenn man mir sagt, du hast Fehler gemacht, dann werde ich ihm sagen, möge Allah dich segnen. Und möge Allah dich ins Paradies bringen. Du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet in diesem Zusammenhang. Aber wo sind diese? Ja? Wo sind diese Fehler bis heute? Keine. Einmal, Walid, ich hätte gesagt, man braucht nicht mal den Gelehrten zu lernen. Ich sage das. Diese Lügner. Möge Allah uns bewahren. Ich sage, lernt nicht bei den Gelehrten. Ich sage nicht, lernt eure Religion. Dann bringen sie, der ist fanatisch für seinen Scheich. Und dann schreiben sie selber, der hat seinen Scheich widersprochen und er nimmt seine Meinung nicht. Das ist ein Beweis gegen sie. Aber weil, wenn man dumm ist und wenn man, wal'iyadu billah, verblindet ist durch Parteiismus und durch Fanatismus für eine Person, dann macht man so. Wo sind meine Fehler? Ja? Bis heute bringen, haben wir nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn du das bist, dann sei gerecht. Wenn du das bist, dann sei gerecht. Ha? Nur ein paar Fragen gibt es noch. وإياكم عليكم السلام Lügen ist nicht gut, weise Unrecht ist nicht gut. Anstatt dass sie sagen, okay, Abu al-Hussein wollte den Islam erklären im Fernsehen, die haben ihn eingeladen nach Stuttgart, damit er einen Unterricht über Islam macht. Und Jazallah khairan, der hat das gemacht. Die haben mich kritisiert, weil ich an einer Diskussion über Islam teilgenommen habe an der Universität von Stuttgart. Ja, Latif. Möge Allah uns bewahren. Jetzt bekommen wir die Ahbash. Jetzt bekommen wir die Ahbash. Aber kein Problem. Diener Allahs? Ja, Diener Allahs. Mach bitte, dass diese Leute, ja, bring mir diese Namen, damit sie gebannt werden von unserem Raum. Ja, das ist die Sache. Wollt ihr jetzt Erklärung haben? Dann bitte. Und der andere kommt und der sagt, ja, wir sind Fitna. Was haben wir von Fitna gesagt? Sagt uns unser Fehler. Sagt uns unser Fehler. Bitte schön, unser Fehler. Sag mir meine Fehler. Die haben behauptet, der nimmt von Sayyid Qutb. Ich nehme von Sayyid Qutb. Ja, Latif. Ja, Latif. Sagt uns unser Fehler. Die sollen uns unser Fehler sagen. Bei Allah, ich schwöre nochmal, liebe Brüder und Schwestern, wenn man mir meinen Fehler sagt, wenn man mit dir oder mit den anderen, die behaupten, dass diese Leute gut wären, wo... Ja, wo sind die Fehler in Aqida? Wo sind die Fehler in Fiqh, in Minhaj, in anderen Sachen? Wo sind das? خلي يروح يوطي صوته هذاك روح قل له خلي يوطي صوته مد لاف باند جيشته بارك الله فيك مد لاف باند جيشته wenn du am Laufband arbeitest und du musst beten, dann nimmst du Pause. Das ist das gleiche, wenn du auf Toilette gehen musst. Was machst du? Du nimmst 5 Minuten und du machst dein Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen, dass du Gutes machst. Fika barakallah. Alle Menschen stammen von Adam und Eva. Haben denn die Kinder, also die Geschwister, sind gegenseitig geheiratet? Nein, das war keine Verheiratung. Das war keine Verheiratung. Sondern das war eine Art... Vermehrung, die Allah subhanahu wa ta'ala so beschlossen hat, dass jedes Kind mit Paar, die waren paarisch gekommen und die Geschwister haben nicht geheiratet. Das stimmt nicht. Dann Geschwister haben nicht geheiratet in diesem Zusammenhang. Darf ich zur Beerdigung meiner christlichen Mutter, wenn ich sie verstirbt, das hängt davon ab. Gibt es jemanden, weiß ich aber. Salam alaikum wa barakatuh. Könnt ihr jetzt gut hören? Khair inshallah. Mit der Beerdigung der Mutter, darf eine Frau zur Beerdigung ihrer christlichen Mutter? Das hängt davon ab. Gibt es jemanden, der das macht? Wenn ja, dann brauchst du nicht. Wenn nicht, dann nicht. Schau mal, lass diese Sache, diese Brüder, habe ich dir gesagt, die sind Lügner. Diese Brüder, die diese Seite, liebe Brüder und Schwestern, ich will nicht viel reden jetzt. Diese Leute, die die Seite aus Jemen betreiben, die heißt Salafiyya Da'wa oder Da'wa Salafiyya. Diese Leute sind Lügner, die sind Betrüger, keiner kennt sie und die machen Fitne zwischen Muslimen. Und ich warne jeden Bruder und jede Schwester vor diesen Leuten. Und ich sage noch dazu, wenn man, ich gebe dir jetzt, kleinen Moment, die Antwort, Malak, kleinen Moment. Wenn du mitmachst, dann machst du eine große Sünde im Islam. Du machst Parteiismus, du lügst und du betrügst und du hilfst und du unterstützt bei schlechten Sachen. Ich habe dir gesagt, hol mir von den Gelehrten, wer gesagt hat, dass diese Leute in Ordnung sind. Hol mal mir, dass diese Seite in Ordnung ist. Und zweitens, sag mir meinen Fehler in Aqida und Minhaj. Sag mir meinen Fehler in Aqida und Minhaj. Oder sag mir meinen Fehler in Fiqh, in Sira. Sag mir meinen Fehler. Der hat keinen Fehler. Der hat keinen Fehler. Der hat keinen Fehler in Manhaj. Und der hat alles gesagt, was er Fehler gemacht hat. Der hat gesagt, oh Allah, verzeihe mir. Ich habe von ihm das Schreiben und er hat das mir bei mir zu. Zu Hause gemacht. Der Sheikh, könnt ihr hören? Ja, Latif, schau mal bei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nochmal barakallahu fikum. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Wo sind meine Fehler? Nenn mir meine Fehler. In Aqida. Im Glauben, Lehre. Nenn mir meine Fehler. Nenn mir ein Fehler. Ein Fehler. Bitteschön. Und nenn mir den Fehler von Sheikh Adnan. Nenn mir die Fehler von Sheikh Adnan. Die so. Ja, Adnan, auch Adnan. Wo sind seine Fehler? Wo sind seine Fehler? Punkt. 1, 2, 3. Yalla. Ich mache mit dir diese Diskussion heute. Wo sind das? Ja, Adnan, Sheikh Adnan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn schützen und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Paradies als Belohnung geben. Für seine Dawa in Europa. Viele von diesen Tawhid-Moschee hätten niemals Aqida gekannt, wenn Allah Sheikh Adnan nicht nach Deutschland gebracht hat. Wir haben von ihm gelernt und die saßen wie, möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Sag mal, wo sind seine Fehler? Wo? Nur eine Sache habt ihr. Und der Sheikh Adnan hat das zurückgezogen und er hat Papier geschrieben. Der hat Papier auch geschrieben. Wieso bringt ihr das nicht? Wieso bringt ihr nicht, was Sheikh Adnan gesagt hat? Leute, liebe Brüder, liebe Muslime, liebe Muslime, إذا حكمت حكمت, weißt du, was das bedeutet, ja, Schater? Weißt du, was das bedeutet, ja, Zeki? Kluger Kopf. Weißt du, was das bedeutet? 10-mal klug. Das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Du lügst, das ist kein Fehler. Und Sheikh Ibn Uthaymin hat das bestätigt. Nein. Klar, Moment, liebe Brüder und Schwestern. Klar, Moment, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben lange geschwiegen, aber diese Leute sind Lügner. Sheikh Adnan hat gesagt, pass auf. Der hat gesagt, wenn du ein Urteil über jemanden triffst im Leben, dann wirst du vor Allah stehen. Wenn du richtig gemacht hast, dann wirst du Lohn bekommen. Wenn du falsch gemacht hast, dann wirst du Strafe bekommen. Das meinte er damit. نصحح ولا نجرح, das heißt, Ja, Kazzab, du Lügner, möge Allah uns bewahren. Nusahach wala nujarrih. Wallah, anta kazzab, wala tattaqillah, ya kazzab. Das ist ein Lügner, wal'iyadu billah. Das zweite, Sheikh Adnan, Klammer bei dem ersten. Ist das falsch? Wenn du ein Urteil über eine Person gemacht hast, dann wirst du vor Allah stehen und diese Person sagen, wird sagen, oh Allah, dieser Mann hat zum Beispiel von mir gesagt, ich wäre Kafir. Und ich war nicht so. Ist das richtig oder falsch? Ha? Ulak bala diyafa bala shi, ya mu'addab, ya kazzab. Ist das falsch oder richtig, was der Sheikh gesagt hat? Zweitens, passt auf, der Sheikh hat gesagt, wenn jemand von den Gelehrten von Ahl Sunnah und Jama'a Fehler macht, passt auf, ja? Alhamdulillah, nahnu mutawadi' Allah, nahnu manna min an-nas alli, passt auf, ja? Der Sheikh hat gesagt, nee, die sagen Fehler, die sind keine Fehler, die sind Lügner. Ich habe euch gesagt, die sind Lügner. Und das ist jetzt der erste Beweis. Zweitens, der Sheikh sagte, liebe Brüder und Schwestern, der Sheikh sagte, wenn ein Gelehrter von Ahl Sunnah und Jama'a Fehler macht, dann sagen wir, das ist falsch, was er gesagt hat. Aber seine Person greifen wir nicht an, weil er Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, Al-Imam Ahmed macht einen Fehler. Reden wir schlecht über Al-Imam Ahmed? Ibn Usaymin, rahimahullah ta'ala, so ein großer Sheikh, der hat einen Fehler begangen. In eine bestimmte Definition. Sollen wir vor Ibn Usaymin warnen? Der Sheikh sagte, nein. Wir sollen den Fehler korrigieren, aber die Person nicht angreifen. Ist das richtig oder falsch? Baden. Ist das richtig oder falsch? Mit Sicherheit richtig. Hada sahih wala khata, ya. Khalli ala ma bidi, shu bidik? Baden, ruh. Leute, ich arbeite, ich schreibe, diese Methoden kennen wir aus Baltok, ja? Erstens, zweitens, ob du schreibst oder arbeitest, das ist deine Sache. Wo ist der Fehler von mir? Rede von Abu al-Hussein. Lass mal Sheikh Adnan. Angenommen, mein Sheikh hatte Fehler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Und übrigens, Sheikh Adnan hat gesagt, wenn ich Fehler gemacht habe, ich nehme das zurück. Ha? Pass auf. Und trotzdem nehmen sie das nicht an. Leute, zum Beispiel, ich mache Fehler, ja? Und ich sage, möge Allah mir verzeihen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ich schreibe und ich tue das im Internet. Und ich sage, ich habe Fehler gemacht, liebe Leute. Ich habe Fehler gemacht. Möge Allah mir verzeihen. Wallah, ich habe Fehler gemacht. Und ich bitte Allah um Verzeihung. Die nehmen das nicht an. Die nehmen das nicht an, ja. Was willst du? Der will sagen, der will uns sagen, diese Leute sind gut, wir sind falsch. Und die Leute müssen ihnen folgen, damit sie am Ende in die Hölle gehen. Das ist die Sache. Ich bin Rechtsanwalt von der Wahrheit. Ich bin Rechtsanwalt von der Wahrheit. Ich bin Rechtsanwalt und ich verteidige meinen Bruder im Islam. Der ist mein Sheikh, ja. Und der ist mein Bruder auch im Islam. Ich verteidige ihn. Wieso? Wenn dir Unrecht passiert, dann verteidige ich dich. Inshallah. Und ich verteidige dich. Und gerade wurde ich gefragt nach Sheikh Rabi. Und ich weiß, dass manche Leute Takfiris, die reden von ihm schlecht. Ich habe ihn verteidigt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir sind Muslime. Wir sind nicht Leute, die Fitna machen. Lass mal, bleib im Thema. Wo sind meine Fehler? Wo sind, liebe Brüder und Schwestern, Rede ich klar? Könnt ihr mich gut hören? Bitte. Klar? Okay. Soll ich auf Englisch reden? Where are my mistakes? Aina akhtai? Wo sind meine Fehler? Auf Kurdisch? Khatai ma kani. Türki ja, wo Türki. Was soll ich machen? Ja, Latif. Nein. Ich bin nicht genervt. Aber ich hab Halsschmerzen, deshalb kann ich nicht reden. Nein. Alhamdulillah. Ich bin Wallah al-Azim. Ich bin auch relaxiert. Weil Alhamdulillah, die Wahrheit jetzt, weißt du, das ist die Wahrheit. Jeder, der hier im Raum ist, der sieht das. Jeder, der im Raum ist, der sieht das. Okay, jetzt deine Frage. Nein. Melek, die Sache ist so. Ja, auf Italienisch auch. Ja, sag mir meine Fehler. Nein, Schwester, nein. Das wird hier nicht immer gestritten. Aber wir haben Leute, die Probleme hier zwischen uns machen. Ist mein Fehler, dass ich meinen Bruder im Islam verteidige? Das ist mein Fehler? Auch wenn ich ihn verteidige. Ein großer Fehler? Allahu Akbar. Aber wo sind seine Fehler? Wo sind seine Fehler? Wo sind seine Fehler? Wo sind seine? Wo sind seine? Nein. Wo sind sein Villa? Der meint Fehler. Der meint Fehler. Fehler. Ja, wo sind seine Fehler? Ulak ma fahamtak. Liebe Brüder, nusahih wala nujarrah. Weißt du, was das bedeutet? Wallahi, ich habe das erklärt. Wenn ein Gelehrter von Ahlus Sunnah und Jama'a, wie zum Beispiel Sheikh al-Albani, wenn Sheikh al-Albani Fehler macht, was machen wir? Dann sagen wir, der Albani hat Fehler gemacht. Aber wir warnen nicht vor Sheikh al-Albani. Wir warnen nicht vor Ibn Baz. Wir sagen, der hat Fehler gemacht. Das meinte der Sheikh. Nusahih al-Khata, wala nujarrih al-Ayn. Allahu Akbar, ya Rizal. Wallah, kalam hulu. Kalam jamil, asal. Wallah, das ist Honig, was er gesagt hat. Wenn jemand von Ahlus Sunnah al-Jama'a ist, wir... Das ist nicht meine Erklärung. Schon sagte Ibn Uthaymin, Rahimallah. Aber du willst nicht. Du bist stur, weil du Partei gehörst. Und weil du lügst. Wo sind meine Fehler? In Aqida. Hol mal mein Fehler in Aqida. Hol mal mein Fehler in Aqida. Keine? Du findest keine. Ich fördere dich heraus. Du und deine Gruppe von A bis Z, dass du meine Fehler in Aqida und Manhaj bringst. Hol mir einen Fehler in Manhaj. Hol einen Fehler in Manhaj. Yalla. Sag mir. Okay, Manhaj, der Weg. Wo ist denn mein Fehler in Manhaj? Wo ist mein Fehler in Manhaj? Bitte schön. Mein Manhaj ist Bid'a. Wo ist die Bid'a in mein Manhaj? Kleinen Moment. Wo ist die Bid'a? Wo ist die Neuerung? Sag mal. Ja, sag mal. Wo habe ich Neuerung oder zur Neuerung gerufen? Bitte schön. Lasst die Lügner, damit die Brüder und Schwestern endlich erfahren. Subhanallah, du kennst das 100%. Aber andere kennen das nicht. Zeig mir meinen Fehler im Weg. Andere kennen das nicht. Wir fragen sie. Manhaj, das bedeutet der Weg, den du nimmst, um den Islam zu praktizieren. Methodologie, Methodik. Ja. Kadhabta. Wallahi kadhabta. Tubahilni? Lahza, tubahilni? Tubahil? وأنت تعلم أنه أنا أخالف الشيخ في كثير من القضايا تباهل؟ يلا تعال يا كذاب. إلى الآن ما أتيت بخطأ لعدنان. Pass auf, liebe Brüder und Schwestern. Bis jetzt hat er keinen Fehler für Sheikh Adnan geholt. Der hat keinen Fehler für mich geholt. Nur Lügen. Deshalb vor allen Leuten sage ich. Ich sage vor allen Leuten. Ich warne euch. vor dieser Seite. Die heißt Salafia Da'wa oder Da'wa Salafia. Passt auf. Und keiner von euch sollte auf diese Seite gehen. Und behütet eure Zungen und schützt eure Religion, weil solche Leute, ja, weil solche Leute, die machen nur Fitna und Versuchungen zwischen Muslimen, die sind gegen die Leute, die zu Allah rufen. Die sind gegen die Leute, die zu Allah rufen, liebe Brüder und Schwestern. Tamagotchis. Nationalisten sind sie. Lügner sind sie. Betrüger sind sie. Und ein Beweis ist das hier. Jetzt schaut mal. Konnte er bis jetzt einen Fehler bringen? Sag mir bitte, wenn ich falsch gesagt habe, bei Allah, ich ändere meine Antwort. Ich habe alles beantwortet. Hat er was geschrieben, was ich nicht geantwortet habe? Nein, ein Mubtadi' wie du darf kein Mic haben. Darf Mic nicht haben, ein Mubtadi' wie du. Ein Mubtadi' wie du gehört, schau mal, ich sage dir, wo du gehörst. Ich sag dir, wo du gehörst. Ja, jetzt lachst du. Du musst weinen. Weil alle, liebe Brüder, liebe Schwestern, eine Frage bitte. Nach dieser Diskussion, ist dieser Mann, hat er Recht? Sag mir bitte, wenn er Recht hat. Hat er Recht? Ist er Lügner oder sagt er die Wahrheit? Sagt er überhaupt etwas? Ha? Er ist Kazab, Alhamdulillah, Lügner. Und ein Lügner darf zwischen uns nicht sein. Ein Lügner gehört woanders. Geh zu deiner Partei. Aber du musst Allah nur fürchten. Und am letzten Tag treffen wir uns. Tubahel? Tubahel? Jalla. Tubahel? Tubahel? Wir machen jetzt Dua. Wer lügt? Okay? Wer lügt jetzt Dua? Ja, das ist mein Recht, weil du mir Vorwürfe machst mit Lügen, ohne Beweise, und du willst auch keine Beweise holen, und ich bringe Beweise, und du willst das nicht. Was soll ich machen mehr? Und jetzt antworte ich die anderen Fragen. Aber Alhamdulillah, unsere Brüder und Schwestern haben einen Lügner von diesen Leuten. Liebe Brüder und Schwestern, diese Leute Tauhid-Moschee in Köln, das ist eine Fitna-Moschee, eine Versuchungsmoschee, möge Allah uns bewahren. Und auch diese Leute, Da'wa, Salafia oder Adler-Da'wa oder sowas, die sind, barakallahu fikum, Leute, die nur Fitna machen. Und jetzt mache ich, inshallah, und jetzt mache ich weiter mit den Fragen, die wir bekommen haben, inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Man hat jetzt gesehen. Jetzt, wenn jemand sagt, dann bitte schön, habt ihr selber gehört und selber gesehen heute. Selber gehört und selber gesehen. Ja? Die Schwester Melek,